Erster Herr, denke an David und an seine schwere Arbeit. Zweiter, er gab dem Herrn ein Versprechen. Er schwor dem starken Gott Jakobs. Dritter, ich gehe nicht in mein Haus. Ich lege mich nicht in mein Bett. Vierter, ich lasse meine Augen nicht schlafen. Ich mache meine Augenlider nicht zu. Fünfter, ich suche einen Platz für den Herrn. Ich suche eine Wohnung für Gott. Sechster, wir hörten in Ephrata davon. Wir fanden den Ort im Wald. Siebter, wir gehen in seine Wohnung. Wir beten an seinen Füßen an. Achter Herr, komm an deinen Ruheplatz. Komm mit deiner starken Lade. Neunter, deine Priester sollen Gutes tun. Deine treuen Menschen sollen jubeln. Zehnter, denke an deinen Diener David. Schicke deinen gewählten König nicht weg. Elfter, der Herr gab David ein festes Versprechen. Ein Sohn von dir wird König sein. Zwölfter, deine Söhne müssen meine Regeln halten. Dann bleiben ihre Kinder für immer Könige. Dreizehnter, der Herr hat Zion gewählt. Er will dort wohnen. Vierzehnter, das ist mein Ruheplatz für immer. Hier wohne ich, weil ich es will. Fünfzehnter, ich werde Zion reichlich segnen. Ich gebe den Armen genug zu essen. Sechzehnter, ich schenke den Priestern Rettung. Die treuen Menschen werden laut singen. Siebzehnter, ich mache David dort mächtig. Ich gebe meinem König ein helles Licht. Achtzehnter, seine Feinde werden Schande erleben. Aber seine Krone wird glänzen.